1. Dies in die Vorschriften für das Schuldopfer, welches als Hochheilig gilt. 2. Das Schuldopfer soll an derselben Stelle geschlachtet werden wie das Brandopfer, und sein Blut muss ringsummen den Alter gesprengt werden. 3. Das gesamte Fett des Tiers, einschließlich des Fettschwanzes und des Fetts, das die Eingeweide umhüllt, muss als Opfergabe dargebracht werden. 4. Dazu gehören die beiden Nieren mit dem Fetten den Lendenmuskeln sowie das Leberlappen, welches bei den Nieren entfernt werden soll. 5. Der Priester soll dies Fettstück auf dem Alter als Feueropfer für Jahwe verbrennen, das sich ein Schuldopfer handelt. 6. Ne männliche Priester dürfen das Fleisch Diocese-Opfers essen und swören einem heiligen Ort, das als hochheilig betrachtet wird. 7. Anlich wie beim Sundopfer gehort auch das Schuldopfer dem Priester, der die sünige Brosch damit durchfährt. 8. Der Priester, der ein Brandopfer darbringt, erholt das Fell des Jepferten Tiers als seinen Anteil. 9. Als Speisapfer, die im Ofen gebacken oder in der Fan beziehungsweise auf der Platt zubereitet werden, gehoren dem Priester, der sie darbringt. 10. So will die mit all angemachten als auch die trockenen Speisapfer sollen gleichmäßig unter allen Sonen Aarons aufgeteilt werden. 11. Dies in die Vorschriften für die Heilsopfer, die dem Herrn Jahwe dargebracht werden. 12. Wer ein Heilsopfer als Danksagging darbringt, soll dazu angesort, mit all angemacht Kuchen, angesort, mit all bestrichen Fladen und eingerutes Feinmehl in Form von mit all angemachten Kuchen opfern. 13. Zusatzlich zu Dyson Gaben soll a gesort Brotkuchen darbringen, abgesehen vom eigentlichen Opfertier, das sein Heilsdankopfer bildet. 14. Von jeder Art dieser Opfergaben muss ein Stück als Hebeopfer für Jahwe dargebracht werden. Diocese stuck gehort dem Priester, der das Blut des Heilsopfers sprengt. 15. Das Fleisch des Heilsdankopfers muss am selben Tag gegessen werden, und dem es Jepfert wird, und es darf nichts davon bis zum nächsten Morgen übrig bleiben. 16. Handelt es sich jedoch ein Opfer, das aufgrund eines Gelübdes oder als freiwillig gabe dargebracht wird, so soll es ebenfalls am Tag der Darbringung gegessen werden. Rest dürfen jedoch noch am folgenden Tag verset werden. 17. Jegliches Opferfleisch, das bis zum dritten Tag übrig bleibt, muss vollständig verbrannt werden. 18. Wenn am dritten Tag denek Fleisch vom Heilsopfer gegessen wird dies dem Opfernden nicht angerechnet und ist Jahwe nicht wohlgefällig, es gilt als verdorben und wer davon ist, lat should auf sich. 19. Fleisch, das mit etwas unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessen, sondern muss verbrannt werden, ansonsten darf jeder, der rituell rein ist, Fleisch essen. 20. Wer jedoch Fleisch von einem Jahwe dargebrachten Heilsopfer ist, warend sich in einem Zustand der Unreinheit befindet, soll aus der Gemeinschaft seines Volks ausgeschlossen werden. 21. Ebenso soll jeder, der mit menschlicher Unreinheit, einem unreinen Tier oder einem anderen unreinen Gräuel in Berührung gekommen ist und denek Fleisch vom Heilsopfer Jahwes ist, aus der Gemeinschaft seines Volks ausgeschlossen werden. 22. Jahwe sprach zu Mose und gab ihm folgend Anweisungen. 23. Sage den Israeliten, dass sie keinerlei Fett von Rinden, Schafen oder Ziegen essen dürfen. 24. Das Fett von Tieren, die von selbst gestorben oder von Raubtieren gerissen werden, darf zwar für anders Zweck verwendet werden, ist jedoch zum Verse verboten. 25. Denn wer Fett von Tierarten ist, die Jahwe als Feueropfer dargebracht werden, soll aus der Gemeinschaft seines Volks ausgeschlossen werden. 26. Desgleichen dürfte in all Jahren wohnsitzen kein Blut essen, weder von Vogel noch von Wehrfassigen Tieren. 27. Wer auch immer Blut ist, soll aus der Gemeinschaft seines Volks ausgeschlossen werden. 28. Jahwe sprach erneut zu Mose und befahl. 29. Weise die Israeliten, dass jeder, der Jahwe ein Heilsopfer darbringt, in den im Zuste Händen Opferanteil davon übergeben. Soll. 30. Der Opfern soll persönlich die Teil bringen, die für Jahwe als Feueropfer bestimmt sind, das Fett zusammen mit der Brust, wobei die Brust als Webopfer vor Jahwe dargebracht wird. 31. Der Priester soll das Fett auf dem Altar verbrennen, worin die Brust Aaron und seinen Sohnen zusteht. 32. Die Rektakulier Heilsopfer sollt er dem Priester als Hebeopfer geben. 33. Dergenage Priester aus Aaron Sohnen, der das Blut und das Fett des Heilsopfers darbringt, erholt die Rektakul als seinen Anteil. 34. Den ICH Nehmer die Webbrust und die Hebkul von den Heilsopfen der Israeliten und Jeb Sie Aaron, dem Priester, und seinen Sohnen als ein Dorhafter Abgabe, die das Volk Israel stets in Trichten muss. 35. Dies ist der festgelegte Anteil Aarons und seiner Sonnen den Führopfen Jahwehs, der ihnen und dem Tag zugewiesen wird, als Sie zum Priesterdienst für Jahweh berufen werden. 36. Jahweh übertrug ihnen diesen Anteil am Tag ihrer Salbung als Eingabe der Israeliten, die von Generation zu Generation als Dorhafter Verpflichtung für das Volk bestehen sollte. 37. Dies Vorschriften betreffen das Brandopfer, das Speisopfer, das Sundopfer, das Schuldopfer, das Einsetzungsopfer und das Heilsopfer. 38. Jahweh befahl Mose dies Anweisungen auf dem Berg Sinai, als er den Israeliten Auftrag, ihr Opfergaben in der Sinaiwüste darzubringen.